Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 148. Heute mal wieder mit so einer Notfolge. Marvin und ich rennen auf der Republika rum und Alex erholt sich, glaube ich, noch von ihrem Badminton-Match vom Wochenende. Ja, wir haben eine Reihe von Themen und anfangen wollen wir mit dem Spiel gegen Leverkusen, was ja das letzte Heimspiel und gleichzeitig auch die Verabschiedung von Armin Fee war. Und auf dem Rasen haben wir nicht wirklich geglänzt mit Leistung, oder? Ach du Scheiße. Ein Spiel zum Vergessen eigentlich. Wenn wir ganz ehrlich sind, war das 90 Minuten Kacke. Ja? Also es gab nichts, was einen dazu bewogen hätte, hier zu sagen, ein tolles Heimspiel, ein würdiger Abschluss einer interessanten, durchwachsenen Saison. Aber alles, was vor und nach dem Spiel passiert ist, war eigentlich okay. So die Verabschiedung von Armin Fee, als er dann danach noch rauskam, sogar die Fahne geschwenkt hat, das waren schon Momente, wo ich gesagt habe, ach, ja, kein Tränchen verdrückt, aber da hat es mich schon gekribbelt. Aber was 90 Minuten auf dem Platz passiert ist, oder ich glaube, es war noch nicht wirklich viel mehr als 90 Minuten. Ich glaube, der Schiedsrichter hat früher ein Einsehen gehabt. Die Eintracht hat nicht mehr so wirklich viel Bock gehabt. Leverkusen haben das Ding ganz locker runtergespielt, haben uns 2-0 besiegt, aber auch teilweise mit Toren. Gerade das zweite Tor von Emre Can, ja, der ehemalige Frankfurter, da habe ich echt gedacht, meine Güte, das war ein Geschenk, war das. Und eigentlich auch, es grenzte an Spielverzerrung, was die Eintracht gemacht hat. Also ich fand auch, wir haben das Ding ganz klar hergeschenkt. Da wäre mehr drin gewesen und ich meine, klar ging es jetzt nicht mehr gegen den Abstieg, aber es ging immer noch um den Tabellenplatz und somit immer noch um Geld. Ja? Und dafür war die Leistung definitiv zu wenig. Und eigentlich auch, wenn man überlegt, dass es das letzte Heimspiel von dem Trainer war, der uns jetzt 3 Jahre begleitet hat und man kann von Armin Fee halten, was man will, aber der hätte auch in seinem letzten Heimspiel was Besseres verdient, als das, was die Mannschaft da auf dem Platz abgeliefert hat. Absolut, aber es ist halt wirklich so, dass man sagen muss, wenn die Eintracht nicht an ihr Motivationslevel rankommt, wo du sagst, okay, wir sind jetzt wirklich top vorbereitet, dann ist es sowieso schwer, gegen eine Mannschaft wie Leverkusen zu bestehen, die natürlich aus vielen Einzelkünstlern besteht, ja, da ist viel Qualität dabei, aber es ist einem einfach dann aufgefallen, dass du gemerkt hast, okay, sie wollen nicht so wirklich, dann können sie auch nicht. Ich meine, natürlich darfst du nicht vergessen, wir haben jetzt mit 2 Jugendspielern gespielt. Gut, wobei Kempf, der ist jetzt schon so lange bei den Profis dabei, zwar wenig eingesetzt, hat jetzt auch beim letzten Spiel jetzt gegen Leverkusen keine unglaublich glückliche Figur gemacht. Stendera wurde auch sehr kritisch gesehen, den fand ich jetzt gar nicht so dramatisch. Zumindest bei seinen Freistößen und Eckbällen hatte man zumindest das Gefühl einer potenziellen Gefährdungsmöglichkeit für die Leverkusener. Das sah für mich gar nicht so verkehrt aus, aber ich glaube, vom Läuferischen war das halt auch nicht so gut. Ja, und wenn dann kommen dann viele Faktoren zusammen, aber halt hauptsächlich die Motivationslosigkeit. Ich denke, man kann ja vieles kritisieren. Du kannst ja gegen Leverkusen kannst du immer verlieren. Ist ja überhaupt kein Ding. Das Ding ist einfach nur, so zu verlieren. Ja, da gebe ich dir recht. Also gut fand ich von dem Trainer, dass er an seiner Entscheidung, Stendera und Kempf zu bringen, festgehalten hat und dass er jetzt nicht irgendwie da wild irgendwie angefangen hat rumzuwechseln, sondern gesagt hat, okay, die kriegen jetzt noch eine Chance im letzten Spiel und dabei bleiben wir jetzt und damit ist dann auch gut. Ja. Und du musst den Jungs auch irgendwie mal wieder eine Chance geben, ja, und die mal wieder ein bisschen spielen lassen. Was sagst du denn so vor der Verabschiedung von Armin Fee am Ende? Das war ja hoch emotional. Er ist ja erstmal wie üblich nach dem Spiel in die Kabine gegangen und ist dann quasi auf das Rufen und Verlangen von den Fans wieder rausgekommen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten sie gerufen haben, aber es war lang und anhaltend. Und er musste sich ja schon schwer zusammenhalten, dass er dann da nicht irgendwie heulend vor der Kurve steht. Das ist, glaube ich, auch so was ganz Besonderes in so einer Karriere als Trainer, was du jetzt nicht so oft erlebst. Ja, und ich meine, er hatte jetzt ja auch, außer jetzt die Meisterschaft mit Stuttgart, die Abschiede, die er bei den Vereinen davor hatte, die waren mit Sicherheit nicht so herzlich wie bei uns jetzt nach dem letzten Heimspiel. Ja, ich denke, gerade diese Emotionalität, die hast du ja als Trainer sowieso selten. Außer du bist ein kompletter Erfolgstrainer, du hast das Glück, immer bei guten Vereinen zu trainieren, wie in Jupp Heynckes, der jetzt natürlich auch einen grandiosen Abschied bei den Bayern von einem Jahr hatte. Ich meine, das ist natürlich was Einmaliges, aber auch sonst, wie Fee jetzt bei der Eintracht hier verabschiedet wurde, da muss man mal ganz ehrlich sagen, es gibt auch kritische Stimmen. Es gibt genügend kritische Momente, die man Fee auch nicht unbedingt zugute halten kann, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, gerade jetzt zum Beispiel auch das letzte Spiel. Aber man schaut jetzt darüber hinweg und man ist froh, dass Fee mit der Eintracht es überhaupt geschafft hat, aufzusteigen. Dann international, da ist halt viel Positives dabei. Und ich glaube auch, dass der Abschied zum rechten Zeitpunkt kommt. Denn seien wir mal ehrlich, wäre so eine Leistung jetzt gegen Leverkusen gewesen und wir hätten noch ein Jahr mit ihm weitergemacht. Also das wäre jetzt keine großartige Verabschiedungsszene gewesen, sondern so jetzt der Blick in die neue Saison. Da wären viele Gedanken wesentlich drüber gewesen, als es jetzt war. So kannst du sagen, du hast das gröbste Ziel jetzt erreicht. Du bist nicht abgestiegen. Du hast eine ordentliche Saison in der Euroleague gespielt. Und jetzt geht's halt weiter und es gibt für alle jetzt einen clean Cut. Und ich denke, darüber ist man dann auch froh. Und ich glaube, auch viele Anhänger der Frankfurter Eintracht sind froh über einen clean Cut, wo sie sich auch bei Leuten bedanken können. Wo sie einfach mal sagen können, ja, okay, das ist jetzt okay. Und wir freuen uns. Und man hat halt gemerkt, die Eintracht hing Armin Fee irgendwo am Herzen. Er hat wirklich ganz klar geschluckt, fand ich. Ja, ich glaube, damit hast du was Wichtiges gesagt mit diesem Clean Cut. Das ist halt schon wichtig, auch den Zeitpunkt zu erkennen, wo du sagst, okay, man kann jetzt in dieser Kombination Spieler mit Trainer nichts mehr reißen und da muss jetzt einfach mal ein neuer Geist rein. Und ich glaube, Armin Fee ist jetzt auch schon lange genug im Geschäft, dass er es mittlerweile erkennt, wann das der Fall ist und dann halt auch von sich aus so ein Stück weit die Reißleine zieht und sagt, okay, Leute, an der Stelle ist halt jetzt einfach nicht mehr, ich erwarte was anderes, ihr erwartet was anderes, in der Kombination funktioniert es nicht mehr, dann lasst uns das Ding hier sauber beenden mit einer Saison, die geil war mit der Euroleague, die am Ende ein bisschen zittrig war und wo man vielleicht auch darauf hätte hoffen können, dass es jetzt nicht irgendwie mit dem prognostizierten Platz 15 endet, sondern vielleicht eher doch mit einem Platz 11 oder 10, aber hey, wir sind im Rahmen des Erwarteten und es war eine geile Saison und ja, hoffen, was jetzt nachkommt. Zumindest die Eindrücke bleiben halt. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Was Eintracht-Fans oder auch Fußball-Fans im Generellen brauchen, sind einfach Eindrücke, Emotionen, dass du sagen kannst, du hast was in der Saison erlebt. Und wir hatten gerade auf europäischer Bühne war einiges dabei, was richtig geil war. Aber jetzt müssen wir halt sehen, auch mit dem neuen Trainer wieder was hinzubekommen, wo wir international das ja natürlich jetzt nicht haben. Da geht es wieder um die Liga. Da ist wieder das Einzige, was zählt, die Liga und vielleicht auch mal der Pokal. Darüber könnte man sich auch mal wieder für andere Dinge qualifizieren, das müssen wir dann sehen. Aber Fee hat mit der Eintracht was geschaffen. Mal sehen, wie lange es bleibt. Aber so ein schöner Abschluss, wie es damals ja ähnlich auch bei Funkel war. Da war das Ganze nicht so ganz emotional, weil Funkel auch kein emotionaler Typ war. Aber da waren wir auch froh. Gut, wir haben das, ich glaube, es war ja ein Einjahresvertrag, der wurde ja dann damals nicht verlängert, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Da wurde ja dann auch gesagt, so, es reicht jetzt ein paar schöne Jahre. Und das war auch ein cleaner Cut. Und das ist halt das, was man eigentlich, was ich persönlich auch immer toll finde, mit Professionalität dann zu sagen, das war's und jetzt geht's weiter. Für Fee vielleicht auf einer anderen Ebene. Für uns auch, um uns weiter in der Bundesliga zu konsolidieren. Und da müssen wir halt mal sehen, wen wir dann bekommen. Wenn du schon gerade bei dem Thema bist mit Emotionen und professioneller Abgang. Emotionen haben wir jetzt bei dem Schwegler-Thema mehr als genug. Über die Professionalität des Abgangs kann man sich streiten. Wir haben gestern kurz drüber gesprochen, was denn so ein guter Abgang gewesen wäre. Ich bin der Meinung, dass dieses still und heimlich und ich erfahre es aus den Pressetexten, Abgang jetzt nicht wirklich so was ich als professionellen Abgang bezeichne. Gerade wenn man der Kapitän der Mannschaft ist, wir haben gestern kurz drüber gesprochen und ich bin der Meinung, dass ein richtig guter Abgang von einem Menschen, der sagt, ich bin der Kapitän der Mannschaft, der gewesen wäre, wenn er beim letzten Heimspiel das Mikro in die Hand genommen hätte und gesagt hätte, Leute, das ist das letzte Heimspiel, das war eine schöne Zeit bei euch, ich brauche eine Veränderung, ich will was anderes machen und ich teile euch hiermit mit, dass ich die Mannschaft verlasse. Das wäre eine geile Nummer gewesen, da hätte keiner drüber diskutiert, ob der Abgang jetzt gut war oder nicht und ob der Weggang zu Hoffenheim jetzt richtig ist oder nicht oder ob er dem Geld nachläuft. Das wäre eine geile Nummer gewesen. Ja, da hast du vollkommen recht. Wie gesagt, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, aber es ist halt so, einfach mal Eier in der Hose haben und sagen, was Sache ist, ja, und wirklich sich vor die Fans stellen. Die Kurve war ja immer fast noch komplett da am Samstag. Da hätte man sagen können, hier, wie du gesagt hast, war eine geile Zeit. Ich brauche jetzt einen Tapetenwechsel. Ich brauche jetzt mal eine andere Herausforderung. Die Saison lief nicht so für mich. Da gab es viele Unstimmigkeiten. Ey, das sind alles Punkte, die kann man verstehen. Selbst wenn es ums Finanzielle geht. Natürlich gibt es auch immer ein paar Fans, die dann das nicht verstehen würden, die da kein Einsehen haben und die sagen, ja, gerade Hoffenheim, das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber keiner hätte ihm den Kopf abgerissen, hätte er mit ein paar Pfiffen halt leben müssen, aber keiner hätte ihm vorhalten können, dass er nicht erhobenen Hauptes seine Sache beendet hat. Und gerade als Kapitän, ja, es ist immer wieder so, dass Leute einfach den Verein wechseln, aber als Kapitän, das sollte eine herausgehobene Position sein und das sollte auch ein Beispiel für andere Spieler sein. Und dummerweise hat er hier kein positives Beispiel abgegeben. Gerade, das hat Eintracht Power gestern auch auf ihrer Facebook-Seite geschrieben, war, muss ich sagen, es war sehr richtig, wo sie dann gesagt haben, unter dem oder über dem Bild von von Schmeckler, der halt dann schon die Hand von Alexander Rosen schüttelt, dem Manager von Hoffenheim. Ja, ich meine, die Saison ist noch nicht vorbei. Ja, wir haben noch ein Spiel zu spielen. Warum geht der denn jetzt schon zum neuen Arbeitgeber, schüttelt dem die Hand? Ja, und dann, aber da stand dann drauf, ja, das, da muss man schon die Tränen verdrücken, das ist schon ein komisches Gefühl. Und genau so war es. Da muss ich auch sagen, die Saison ist noch überhaupt nicht vorbei und ich gehe schon zu dem neuen Arbeitgeber und so weiter und so fort, wobei ich noch die Brötchen von einem anderen bekomme, ja, und lass mich da ablichten. Das erinnert mich an die ganze Sache damals mit Van der Vaart und Valencia, ja, wo er dann schon ein neues Trikot gepostet hat. Also das sind einfach Sachen, die gehen nicht in einem Profifußball und das muss ich auch, gerade als Kapitän muss ich die Sensibilität haben, dass gewisse Dinge einfach nicht gehen. Da muss ich endlich mal die genügend Eier in der Hose haben und muss halt mal sagen, hier, ich wechsle den, aber muss ich mich auch mal vor die Fans stehen. Warum stellt sich denn kein Mensch mehr vor die Fans und hat die Eier mal zu sagen, was Sache ist? Das, sowas würde viel höher bewertet als irgendwelche Presseaussagen oder sonstigen Scheiß. Weil jeder weiß, dass oft über die Presse dann was lanciert wird und dann mischen sich die Berater ein und dann hast du nur eine halbgare Aussage. Wenn es direkt von dem Spieler an die Fans kommt, dann kann auch keiner was sagen. Dann sagt jeder, okay, so ist es halt, das müssen wir respektieren. Das ist der Profifußball. Wir brauchen uns eh nicht daran festhalten, dass heute alles noch so ist, wie wir es mal gedacht haben, wie wir es erhofft haben, dass es langjährige Liebesbeziehungen zwischen Spielern und Verein gibt. Das gibt es heutzutage immer seltener. Vielleicht haben wir es mit dem Sebastian Jung, der ja halt auch in der Kurve stand. Aber ansonsten ist es halt nicht so. Und er will sich weiterentwickeln, und Schmeckler, das muss man respektieren. Aber die Art und Weise des Abgangs, noch nicht mal der Verein, das ist mir auch ehrlich gesagt, ach, scheiß drauf. Das wird vielleicht so enden wie mit Chris damals, ja. Aber die Art und Weise des Abgangs, die muss korrekt sein und die war für meines Erachtens überhaupt nicht korrekt. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also die Art und Weise, wie er die Mannschaft verlassen hat und vor allen Dingen auch, wie er das kommuniziert hat, war jetzt nicht in Ordnung. Und dieses Thema, sich da jetzt quasi schon mit dem Manager von Hoffenheim ablichten zu lassen, geht gar nicht. Noch schlimmer wäre es ja gewesen, wenn er das Trikot schon angehabt hätte, dann wäre mir erst recht die Hutschnur geplatzt. Was ich jetzt gut fände, wäre jetzt, wenn stattdessen der Verein damit konsequent und professionell umgeht und sagt, okay, du willst anscheinend schon dich mit deinem neuen Arbeitgeber auseinandersetzen, bitte dann tu das, wir stellen dich frei und fürs letzte Spiel kommst du nicht auf den Platz. Das wäre eine faire und auch eigentlich, was man so im normalen Umfeld kennt, wie Firmen damit umgehen, wenn Menschen eine Firma verlassen, eigentlich auch der richtige Weg. So ganz traurig bin ich nicht, dass er geht. Was mich mehr stört, ist, dass damit eigentlich unser komplettes defensives Mittelfeld abhanden gekommen ist mit Schwegler und Rode, die ja, wenn sie in guter Form waren und auf dem Platz gestanden haben, echt was geleistet haben. Das muss man allerdings auch dazu sagen, und da passt der Vergleich mit Chris auch wieder ganz gut, dass Schwegler jetzt in dieser Saison nicht so sehr in der Form war, auch viel verletzt war und ich auch nicht glaube, dass diese Verletzungsgeschichte im nächsten oder in den nächsten Jahren besser geworden wäre. Der ist angeschlagen mit dem Knie und ich glaube, wir hätten ihn in der nächsten Saison noch viel öfter auf der Bank oder sogar auf der Verletztenliste gesehen als auf dem Platz. Von daher bin ich da jetzt nicht so ganz böse drum, wenn er jetzt gerade geht, auch wenn er ein wichtiger Spieler für die Mannschaft ist, der es ja doch immer wieder geschafft hat, da Struktur reinzubringen und Impulse zu setzen. Und es wird jetzt eine harte Aufgabe für den neuen Trainer, den wir noch nicht haben, diese Position des defensiven Mittelfelds wieder zu besetzen, weil was haben wir denn da jetzt noch? Wir haben noch einen Lahnig und mit dem allein kannst du halt auch keinen Krieg gewinnen. Nee, also das wird natürlich für den neuen Trainer, aber auch ganz besonders für Hübner, dem ich aber jetzt momentan noch mal ein paar Vorschusslorbeeren gebe, der für mich momentan einen richtig guten Job macht und alles probiert. Aber jetzt auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, das irgendwie dieses defensive Mittelfeld adäquat zu ersetzen. Na klar, wie du richtig gesagt hast, Lahnig ist ein Spieler, das sagen wir ja immer wieder, ich glaube, wiederholen wir uns auch gebetsmühlenartig, das ist ein ordentlicher Spieler, der hat sich sogar noch positiv in dieser Saison entwickelt, aber für höhere Ansprüche wird es, glaube ich, problematisch und ich denke, dass die einzige Möglichkeit ist, dahingehend auch ein bisschen Geld zu investieren. Du wirst nicht drum herum kommen, ja, wir haben jetzt für Schwegler um die 2 Millionen bekommen, leg nochmal 1 bis 2 Millionen drauf und dann bekommst du vielleicht einen guten defensiven Mittelfeldspieler. Ja, aber andererseits, das musst du auch investieren, denn Fakt ist, dass darüber unser System ja läuft. Es läuft ja über 2 defensive Mittelfeldspieler. Wenn dieses System, was wir jetzt die letzten Jahre gespielt haben, auch unter dem neuen Trainer, wer immer sein wird, genauso weitergespielt wird. Also das heißt, du musst dahingehend Geld investieren, aber andererseits können wir auch froh sein, gerade auf den Positionen gibt es eigentlich ein gewisses Angebot. Ja? Also wenn du jetzt wieder die Außen total neu besetzen müsstest, da hätte ich wesentlich größere Bedenken. Und es lief auch einigermaßen so in den letzten Wochen, Zwar jetzt nicht so, dass es für internationale Klasse gereicht hätte, aber zumindest um dem Abstieg zu entkommen, um es mal so zu sagen. Und da müssen wir jetzt dran ansetzen. Ich glaube aber, dass Hübner das hinbekommt. Er hat jetzt einen Haufen Zeit. Und das wird er dann finden. Er wird die richtigen Positionen schon besetzen können. Wobei ich auch denke, dass Stendera, das wurde, glaube ich, von, ich weiß nicht, ob Sunny das angefragt hat, ob es da möglich wäre, ihn ins defensive Mittelfeld zu stellen. Also Stendera, der sowieso jetzt noch ein bisschen Aufholarbeit zu leisten hat, das hat man auch in dem letzten Spiel gemerkt. Der wird fürs defensive Mittelfeld nicht prädestiniert sein. Ich denke, da müsste es eine andere Lösung geben. Aber ich denke, und ich bin einfach momentan, vielleicht ist es Zweckoptimismus, aber ich bin optimistisch, dass wir Lösungsansätze finden und erarbeiten werden. Ja gut, im Zweifelsfall hast du auch noch einen Russ, der auch noch im defensiven Mittelfeld spielen kann. Dann bist du halt in der Abwehr wieder knapp dran. Ja, wenn dann irgendwie Zambrano mal wieder seine 48. gelbe Karte in der Saison kriegt oder Anderson mal irgendwie nicht fit ist oder irgendwas. Ja, die Frage ist halt wirklich, mit welchem System spielen wir in der nächsten Saison? Und das ist halt auch artabhängig davon, mit welchem Trainer spielen wir in der nächsten Saison? Und das ist ja momentan noch so vollkommen eine Nebelkerze. Da wird ja momentan mindestens genauso viel wie über dieses Thema Roger Schmidt geschrieben und diskutiert worden. Es wird ja da über den Herrn Schuster geschrieben und diskutiert, wo eigentlich auch keiner so richtig sagen kann, was er jetzt kann oder was er jetzt nicht kann, weil die Zeiten, wo er in Deutschland mal Trainer war, sind jetzt auch schon anderthalb Jahrzehnte her. Und ich glaube, dass ich habe da eine ähnliche Meinung wie du, das Thema Schuster ist eine riesen Nebelkerze, die jetzt da irgendwie reingebracht ist, und das ist nicht der Trainer, der es nachher werden wird. Ich würde momentan auch mehr Geld auf hier Kramer von Fürth setzen. Aber es muss jetzt halt auch schnell gehen, weil ja, die Bundesliga-Saison ist dann jetzt bald rum und dann brauchen wir jetzt halt auch bald einfach mal, wir müssen uns um Spieler kümmern, dazu müssen wir wissen, welches System wir haben, wir müssen die Vorbereitungen planen und da muss jetzt halt dann auch mal Butter bei die Fische und ich hoffe, dass Hübner da jetzt Gas gibt und dieses Thema schnell klärt. Und mir ist noch vollkommen unklar, was Bruchhagen dabei für eine Rolle spielt und alles, was der da momentan von sich gibt, bringt mir echt bald hier die Hutschnur zum Platzen. Also ich habe mir jetzt erstmal die Sonnenbrille aufgesetzt, weil die Sonne kommt raus. Ich trinke gerade einen Mischmasch, also so ein Cola-Orangengetränk. Und Mischmasch, ja, so könnte man die Situation der Eintracht auch momentan in der Trainerfindungsphase beschreiben. Denn es ist nichts Halbes und nichts Ganzes, was momentan bei rumkommt. Natürlich, wie du hast eben Schuster angesprochen. Ja, das ist für mich, wie gesagt, die viel benannte Nebelkerze. Aber man muss auch mal ihm zugute halten, er war der letzte Trainer, jetzt wahrscheinlich vor Carlo Ancelotti, der den Meistertitel nach Madrid zu Real geholt hat. Ja? Danach hat es keiner mehr geschafft, auch Mourinho übrigens nicht. Das war schon eine gewisse Leistung, wobei es halt, du musst halt auch immer bedenken, da waren super Spieler dabei. Er kam aber mit selbigen gut klar. Das ist schon mal ein Punkt. Das darf man nicht vergessen, denn es geht auch immer um Spielerführung. Ja, und das ist auch zum Beispiel ein Aspekt, den Roberto Di Matteo, der ja jetzt neu ins Gespräch gebracht wurde, auch gut beherrscht. Also er konnte gut mit Stars damals bei Chelsea umgehen und das ist schon wichtig. Da geht es nicht nur ums rein Taktische in der Bundesliga, sondern auch darum, wie kannst du mit Charakteren, unterschiedlichsten Charakteren einfach umgehen. Aber wie gesagt, für mich ist Schuster, der springt sich selbst ganz schön ins Gespräch. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Abgesehen davon sind es auch alles finanzielle hochpreisige Trainer, also insbesondere Schuster, der wird nicht für ein Appel und Ei zur Eintracht kommen, obwohl er jetzt verlautet hat, dass er Interesse an einem Engagement hätte. Di Matteo wäre noch vielleicht einen Tick günstiger zu haben, wobei sich das vorzustellen, dass er vor ein paar Jahren noch die Champions League mit Chelsea geholt hat und jetzt bei der Frankfurter Eintracht Trainer ist, man könnte es als große Lösung bezeichnen, hat aber ansonsten halt als erster Trainer auch nicht ganz so viel Erfahrung, weil er sonst immer Co-Trainer. Wäre aber eine interessante Option. Aber du hast den Punkt angesprochen, Kramer. Den hatten wir, glaube ich, in den letzten Wochen schon mal angesprochen. Das ist immer noch, dürfte noch die 1A-Option sein, wenn wir diese Worte, die auch schon im Vorfeld gewählt wurden, wieder beibehalten. Ich denke, dass Kramer derjenige ist, auf den sich Bruno Hübner am meisten konzentriert. Allein von den finanziellen Rahmenbedingungen, dann von der Motivation. Der hat auch gute Arbeit auch schon bei Hoffenheim 2 geleistet, war schon dort im Jugendbereich auch tätig und erfolgreich. Es war kurz davor, dass er eigentlich schon in der Bundesliga gelandet wäre, auch in Hannover. Die Leute aus Hannover waren sehr interessiert an ihm, bevor dann Slomka ist ja gegangen worden, und bevor dann Korkut den halt die Trainerposition dann genommen hat. Da müssen wir abwarten, aber ich würde auch immer noch nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht genau, warum Breitenreiter hier komplett jetzt ignoriert wird, nachdem er in den letzten Wochen hier auf Platz 1 gehandelt wurde und eigentlich so the hottest potential free agent war, ja. Weiß ich jetzt nicht. Da ging es ja gestern bei Twitter auch darum, ja, dass es Breitenreiter wohl eher nicht wird. Ehrlich gesagt habe ich dafür noch keine handfesten Beweise gesehen, aber ein Punkt und jetzt wird es problematisch. René, du hast gerade angesprochen, es sollte jetzt schnell gehen. Und genau das hast du mit wahrscheinlich beiden Trainern nicht. Sowohl Kramer als auch Breitenreiter. Einer von beiden wird direkt aufsteigen, sage ich jetzt einfach mal, und der andere geht in die Relegation. Und wenn du noch die Relegation hast, verzögert sich alles. Und das ist ein Problem. Und darüber muss man natürlich auch nachdenken. Also schnelle Lösung wird es wahrscheinlich eher nicht geben. Abgesehen, oder es kommt wirklich so, dass die Matteo oder Schuster Trainer werden. Aber daran glaube ich nicht. Ich glaube eher an Breitenreiter oder Kramer. Bei Kramer hast du ja noch die Situation, dass ja Rote Brause Leipzig auch eine vakante Trainerstelle hat und Kramer und Rangnick, die sind ja auch nicht so ganz unbekannt miteinander, ja, oder? Wie war das? Salzburg, ja. Nicht Leipzig, Entschuldigung. Salzburg. Aber auch Rote Brause. Das kann uns dann natürlich da zusätzlich auch noch so ein bisschen ins Gehege kommen, weil die haben halt auch noch ganz andere Mittel, mit denen die da winken können, wenn wir jetzt mal wieder auf die finanziellen Themen gucken. Ja, sehr guter Punkt. Es ist halt wirklich so, dass Salzburg jetzt einen Trainer immer noch sucht. Und es ist halt wieder das gleiche Beuteschema wie bei Roger Schmidt. Erfolgreicher Zweitligist, gute Arbeit dort geleistet und zack zu Red Bull. Und dort halt wesentlich mehr finanzielle Möglichkeiten, halt auch mit Champions League-Verlockung und so weiter und so fort. Aber das hatte ich ja heute Morgen auch schon irgendwo angedeutet. Da zeichnet sich aber jetzt eine Österreich-interne Lösung ab, dass wahrscheinlich der Adi Hütter dort neuer Trainer wird. Das wäre auch ein Novum, weil es gab schon seit langen, langen Jahren keinen österreichischen Trainer mehr bei Red Bull Salzburg. Das könnte jetzt der Fall sein. Adi Hütter war davor auch Trainer eine ganze Zeit lang der Red Bull Juniors, ist also auch bekannt. Aber du hast natürlich recht, den Kramer kennt der Rangnick auch, zwar nicht aus dem direkten Umfeld, weil die nie wirklich direkt zusammengearbeitet haben. Als Rangnick in Hoffenheim war Kramer noch nicht da, aber trotzdem hat Rangnick gute Beziehungen immer noch nach Hoffenheim und kennt seinen Pappenheimer und hat natürlich da schon gehört, dass der Junge gut gearbeitet hat. Deswegen, es ist nicht unbegründet, dass er halt in dem Umfeld da auch gehandelt wird. Und da müssten wir uns halt wieder gegen eine finanzkräftige Konkurrenz durchsetzen, ne? Also bleiben im Grunde nur zwei Varianten. Entweder es geht jetzt verdammt schnell, dann wird es entweder Di Matteo, Schuster oder ein Name, den die Presse heute oder morgen noch rauskramt. Wenn es Kramer oder Breitenreiter werden als Kandidaten, dann wird es definitiv bis nach der Relegation dauern, weil du wirst nicht, wenn einer von den beiden in die Relegation geht und das quasi der Wunschkandidat ist, dann kannst du das aus sportlicher Sicht nicht vor der Relegation machen. Das macht man nicht. Ja. Könntest du nicht machen, da würdest du automatisch das Team schwächen, das dann in der Relegation spielen würde. Also natürlich kann man auch sagen, ja okay, da beziehen die Jungs dann eine besondere Motivation, bla bla bla. Aber Fakt ist, das solltest du nicht machen. Ja, also ich bin immer noch der Ansicht, dass das keine positive Wirkung hätte. Also das heißt, es würde dann länger dauern. Aber wie du eben richtig gesagt hast, falls es wirklich eine Schusterlösung wäre, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wirklich nicht vorstellen kann, da halte ich die Matteo für wesentlich realistischer. Dann wird es halt relativ schnell gehen. Dann kann es auch schon vor dem letzten Auswärtsspiel jetzt passieren gegen Augsburg. Da bin ich sowieso auch mal gespannt, mit welcher Aufstellung wir dann antreten. Aber so wird es aussehen. Entweder es dauert noch einen Tick länger, wobei ich auch echt überhaupt keinen Bock darauf hätte, dass es jetzt noch so lange dauert, weil jeden Tag gibt es immer wieder neue Gerüchte, wenn ich sehe hier, was bei Twitter Neues hochkocht und dann kommt der und dann wird der gehandelt. Ich meine, ich muss ja echt sagen, ich war ja schon teilweise belustigt, nachdem der Name Schuster gehandelt wurde, wie sie alle verrückt geworden sind, ja. Man muss auch mal ganz irgendwie realistisch denken, muss ich mal überlegen, ja, vielleicht, wir sind zwar die Eintracht, aber wir sind halt auch irgendwo, auch jetzt nicht sagen nur die Eintracht, aber man muss auch mal rationale Maßstäbe anlegen und wir sollten vielleicht mit dem einen oder anderen gehandelten Trainer, der nicht Babbel, nicht Fink und auch nicht Labbadia heißt, vielleicht auch mal irgendwo zufrieden sein und sich mit dieser Lösung versuchen anzufreunden, ja, denn auch ein Schuster hat zumindest gewisse Vorzüge, die wahrscheinlich eher im zwischenmenschlichen Bereich liegen. kaum zu glauben, der blonde Engel, ja, als im Taktischen. Ich denke, dafür, das Taktische war nie so wirklich seins. Auch bei Real wurde das öfter mal kritisiert. Aber über Di Matteo könnte man zum Beispiel auch fachlich nicht wirklich viel Negatives sagen. Also, da bleibt es abzuwarten, aber ich hoffe, dass es halt, ich hoffe persönlich, dass es eher schnell geht, weil ich keine Lust habe, dass wir in 2 Tagen uns noch mit Rehagel und Funkel beschäftigen müssen. Ja, nee. Ich glaube, Sebastian würde sich freuen, wenn Funkel wiederkommt, aber da ist er wahrscheinlich auch der Einzige im Block. Ja, sorry, wenn ich dich jetzt nochmal unterbreche. Ich meine, gerade Funkel, das ist natürlich auch, ich will mal sagen, hat zumindest eine gewisse Teilberechtigung, dass der Name wieder gehandelt wird. Denn es ist ja so, er ist frei. Er wurde ja mehr oder weniger relativ unsanft rausgeworfen jetzt beim TSV 1860 München, bei denen ja auch momentan alles drunter und drüber geht. Aber da müssen wir uns realistisch auch vor Augen halten. Eine zweite Amtszeit nach der ersten, sagen wir mal, durchschnittlich erfolgreichen, würde ihm nicht guttun, auch nach den letzten Misserfolgen. Und es würde auch seinem Ansehen in Frankfurt, glaube ich, nur noch schaden. Zumal er auch für mich nicht in die Kategorie des dynamischen Trainers gehört, der es schafft, mit der nachfolgenden Generation an jungen Fußballspielern klarzukommen. Also dann sind wir auch wieder bei einer ähnlichen Lösung wie Schaf. Das ist dann eine, die vielleicht dem Streusel-Harry da 100% ins Gebetsbuch spricht, aber die halt, ich glaube, auch nicht in die Kategorie von dem Trainer fällt, den ein Hübner sich da vorstellt. Was mich noch interessieren würde, wäre so, was ist denn deine Meinung zu dem Thema, wie Bruchhagen sich da jetzt in dieser Situation verhält? Das würde mich jetzt mal noch interessieren. Ja, guter Punkt. Da wollte ich nämlich noch drauf zurückkommen, weil du es ja vorhin schon so angedeutet hast. Ich glaube, oder ich bin eigentlich mittlerweile fest der Annahme, dass Hübner die Zügel in der Hand hat in Sachen Trainerfrage. Ich glaube nicht, dass Bruchhagen sich noch großartig einmischt. Der wird das Finanzielle regeln, der wird es dann auch durchdrücken beim Vorstand, damit, selbst wenn es Ablöse kostet, dass das kein Hindernis darstellen sollte. Da besteht ja die Möglichkeit, wenn ein Schuster zur Eintracht kommen sollte, kann es durchaus sein, dass dann Ablöse fällig wird. Bei Kramer bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz bewusst, wie es momentan aussieht, wie seine Vertragslage ist. Aber also er würde das regeln, aber alles Konzeptionelle. Wie sieht die Strategie für die nächsten Jahre aus? Wer wird neuer Trainer? Das macht Bruno Hübner, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und ich denke, das ist auch die einzige Möglichkeit der Weiterentwicklung für die Eintracht. Denn Hübner ist das Pferd, auf das wir uns in den nächsten Jahren unser Geld setzen sollten. Ja, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich glaube auch nicht, dass Bruchhagen da noch allzu lange im Amt bleibt oder vor allen Dingen im Amt bleiben sollte, weil auch da ist es Zeit mal für irgendwie neuen Impulse, neuen Wind reinzubringen. Einmal haben wir noch Wind in dieser Bundesliga-Saison, und zwar im letzten Spiel für uns auswärts gegen Augsburg, in Augsburg. Das kommt wahrscheinlich dem scheidenden Trainer Armin Fee sehr gelegen als gebürtiger Augsburger. Ich tue mich verdammt schwer mit dem Thema der Aufstellung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie der Trainer da spielen lässt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus davon ausgehen, dass er den Spielern, die auf der Bank gesessen haben, auch da wieder eine Chance gibt. Ich hoffe drauf, dass er Schwegler auf die Bank oder sogar auf die Tribüne verfrachtet, weil er hätte es echt verdient. Vielleicht sogar mal diesen Cutlets da mal auflaufen lassen von Anfang an. Mein Rossellou läuft viel, der hat auch viel gelernt, in der Abwehr mitzuspielen, aber so die Torgefahr schlechthin, die er als Stürmer eigentlich haben sollte, hat er jetzt in den letzten 2-3 Spielen auch nicht mehr ausgestrahlt. Vielleicht hat ein Cutlets da die Möglichkeit, nochmal irgendwie einen Impuls zu setzen. Ich weiß nicht, wie siehst du das Thema? Also ich bin grundsätzlich erstmal komplett froh, dass die Saison in einer Woche oder was, also in ein paar Tagen vorbei ist, weil ich gehe fest davon aus, dass auch gegen Augsburg es wieder ein richtiger Grottenkick wird, dass der Eintritt sich auch gegen Augsburg wieder nicht so motivieren kann, wie es nötig ist, um in der Bundesliga bestehen zu können. Das wären wieder mehr oder weniger Bundesliga-untaugliche Auftritte, da bin ich fest von überzeugt. Aber ich sehe das grundsätzlich dann ähnlich. Ehrlich gesagt, von mir aus kann Schwegler auch spielen. Ich würde es trotzdem als teilweise ein falsches Signal für ein falsches Signal halten, weil, wie gesagt, Wechsel hin oder her, aber das echt, was noch das Fass zum Überlaufen brachte, war jetzt einfach das Bild mit Rosen und der Handshake. Das kannst du machen nach dem 34. Spieltag, aber nicht während die Bundesliga-Saison noch läuft, da habe ich echt gar kein Verständnis für. Da würde ich mich normalerweise auch gar nicht wundern. Bei anderen Vereinen würde ich mich nicht wundern, wenn es dafür eine Abmahnung geben würde oder wenn es dafür eine Geldstrafe geben würde, ja. Aber bei der Eintracht passiert halt sowas nicht. Schade, da sind wir vielleicht auch einen Tick zu lax für. Ja, vielleicht spielt er nicht, dann rückt jemand anders auf die Position ein, auch wenn es natürlich schwierig ist, weil so viele Spieler hast du nicht mehr, Flum ist immer noch verletzt. Das heißt, du spielst ja, willst du Weiß jetzt da hinstellen, ach Gott, ach Gott, ach Gott, will ich auch eigentlich da nicht sehen, ja. Was ich eigentlich, ich habe auch eigentlich gesagt, kaum Wünsche für eine Aufstellung. Ich hoffe, dass vielleicht Kempf einfach nochmal eine Chance bekommt, dass Stendera nochmal ein bisschen spielt. Ja, ich meine, Kritik hin oder her, aber für die Jungs, die haben vielleicht nochmal ein bisschen Motivation, vielleicht geht es für die um ein bisschen was. Hey, vielleicht schaue ich nochmal eine U23-Spiele, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich, dass ich ihn jetzt abgebe, weil da gehen viele, gehen jetzt weg. Und es wird aber bei 1-2 wird natürlich immer noch überlegt, soll mir vielleicht noch einen Profivertrag geben, sind sie es wert? Warum setze ich die nicht nochmal am letzten Spieltag ein? Und dann bin ich auch am Überlegen, Luca Waldschmidt, mache ich doch einfach mal so, stelle ich Cutlets neben Waldschmidt. Probiere ich einfach mal eine ganz andere Sturmformation. Zu verlieren hast du nichts, darfst aber das Spiel halt auch nicht komplett abschenken. Und das ist halt auch so eine Sache. Deswegen habe ich das Wort Spielverzerrung vorhin in den Mund genommen. Denn für Mainz, also den direkten Konkurrenten von Augsburg, geht es ja noch um was. Und für Augsburg selbst auch. Denn die wollen ja vielleicht noch in die Europa League. Ja, da hast du zwei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen, dass es halt für Augsburg noch um was geht und für uns wäre ja jetzt jeder Tabellenplatz, den wir nach oben rutschen, auch noch schön. Ich stimme dir aber 100% zu. Ich glaube nicht, dass wir als Mannschaft uns so motivieren können, dass wir da irgendwie Punkte holen werden oder mehr als einen Punkt holen werden. Wir haben gegen Leverkusen schon gezeigt, dass das mit der Motivation nicht hoch her ist. Das war auch in den Spielen davor jetzt nicht so der große Bringer. Und ich glaube auch nicht, dass wir gegen Augsburg, obwohl wir wahrscheinlich einfach auch die stärkere Mannschaft auf dem Platz sind, wenn wir jetzt mal nur auf den Zettel gucken, da uns irgendwie über ein 1-1 drüber hinaus quälen können. Das sehe ich halt auch so. Aber wie gesagt, man muss halt dieses Konzept bis zum 34. Spieltag alles zu geben, auch endlich mal in die Tat umsetzen, weil es kann, weiß Gott, nicht mehr sein, dass wir immer nach dem 32. Spieltag schon hier alles abschenken und dann ist eh egal. Ich erinnere mich an die Zweitligasaison. Das war einer der größten Punkte, die mir am meisten missfallen haben in der Ära Fee. Die gab es davor in der Ära Funkel auch schon. Aber gerade jetzt, wo wir eigentlich immer einen ganz ordentlichen Kader hatten und es dann am Ende komplett weggeschenkt haben. Ich erinnere an das allerletzte Spiel in der zweiten Liga gegen Karlsruhe. Da haben wir in Karlsruhe 1-0 verloren. Ja? Und haben damit eigentlich schon fast Spielverzerrung betrieben. Denn dadurch haben wir Karlsruhe weiter eigentlich die Möglichkeit eröffnet, in der zweiten Liga zu spielen. Und andere sind deswegen abgestiegen. Ja? Ich will nur mal sagen, sowas darf nicht passieren. Und wie gesagt, momentan hat Augsburg einen Punkt Vorsprung. Ich glaube, einen Punkt Vorsprung? Nee, lass mich mal gucken. Ich glaube, nee. Ja genau, Augsburg liegt nur einen Punkt zurück hinter Mainz. Aber Mainz will ja vielleicht auch in die Euroleague. Die trennt genau einen Punkt und Mainz spielt jetzt ein wichtiges und schweres Spiel gegen Hamburg. Und da darf es nicht sein, dass wir sagen, ach komm, scheiß drauf, liefern wir Augsburg 3 Punkte. Wenn sie gewinnen, nach einem ordentlichen Fight, finde ich das komplett okay. Dann könnten die eine grandiose Saison krönen, das muss man ja auch mal eingestehen. Ja, in der zweiten Saison nach dem Aufstieg dann die Europa League zu erreichen, da ziehe ich meinen Hut vor, auch mit dem Spielermaterial. Richtig heftig, weil was Mainz hier dann geschafft hat, wäre alle Ehren wert. Aber wir müssen auch endlich mal lernen, erhobenen Hauptes eine Saison zu beenden. Und dahingehend könnten wir unseren Kader am letzten Spieltag auch noch mal ein bisschen verändern. Leute, die vielleicht keinen Bock mehr hatten, mal rausstellen. Schwegler wäre da so einer. Aber es gab auch ein paar andere Kandidaten, die nicht so an ihre Leistungsgrenze gekommen sind beim letzten Spiel, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ich bin ja immer noch ein Freund des Cutlets und würde den gern mal von Anfang an über ein komplettes Spiel sehen, weil ich denke, dass er dann doch unterschätzt wird mit der Leistung und dass er eigentlich auch nur ein bisschen Zuspruch braucht und vielleicht auch ein bisschen Spielpraxis braucht, ja. Dann kann er da auch wesentlich mehr bringen. Ich bleibe bei meinem Tipp 1-1, weil ich nicht glaube, dass es dass mehr drin ist. Wie siehst du das Thema? Wir kriegen 0-3 einen auf den Sack. Also es ist, glaube ich, das erste oder zweite Mal in der Saison, dass ich gegen die Eintracht tippe, aber ich denke, wir kriegen 0-3 einen auf den Sack. Emotionsloses Kackspiel. Ich glaube, wenn ich komme Samstag erst an, ich bleibe Samstag hier in Berlin und komme dann nachmittags irgendwie an, so gegen 15.50 Uhr komme ich da in Frankfurt an, setze mich irgendwo in eine Bar und gucke auch, wenn ja nur die Konferenz, ich will das Spiel gar nicht, dieses Elend will ich gar nicht alleine in die ganzen 90 Minuten verfolgen, weil ich denke, die Eintracht holt nichts. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Trotzdem 0-3 gegen die Eintracht und dann beginnt der große Umbruch. Und ehrlich gesagt bin ich gar nicht so traurig drüber. Bin gar nicht so traurig darüber, dass einige Spieler uns verlassen werden. Und wir dann zur nächsten Saison, da werden wir uns ja noch einige Male hören, einen komplett neuen Kader irgendwie auf die Beine stellen, mit vielleicht ein paar Säulen wie Trapp, wie Jung, bei dem ich momentan glaube, dass die Chancen vielleicht sogar gestiegen sind durch das offen werdende Finanzvolumen, dass wir ihn auch aus monetären Gründen, aber auch aus Gründen der Vereinstreue, will ich mal sagen, bei uns behalten können, nachdem Schwegler jetzt gegangen ist, kann ich mir alles gut vorstellen. Vielleicht winkt ihm ja sogar die Kapitänsbinde. Das wird übrigens seine nächste interessante Aufgabe. Wen können wir als neuen Kapitän installieren? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Meier der Richtige ist. Der ist viel zu ruhig und leistet sich zu viele Ausfälle, um es ehrlich zu sagen. Vielleicht wäre Trapp einer, das müssen wir sehen. Wobei, da stellt sich die Frage, ob Torhüter wirklich die besten Kapitäne sind. Aber das sind alles Fragen, die kommen in den nächsten Wochen. Aber es wird spannend. Und so richtig spannend wird es erst nach dem 34. Spieltag, glaube ich. Diesem Schlusswort kann man wenig hinzufügen. Ich bin irgendwie auch ähnlich wie du froh, zum einen, dass diese Saison rum ist, weil die war jetzt wirklich bis auf das, was wir in Europa gezeigt haben, nicht so dermaßen berauschend. Ich hoffe, dass wir mit diesem Neuanfang, mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Mannschaft und vielleicht auch mit einem neuen Spielsystem im nächsten Jahr zeigen können, dass in der Eintracht noch mehr steckt als eine Mannschaft, die eigentlich immer nur so im unteren Mittelfeld irgendwie mithalten kann, weil wir haben genug Potenzial, wir müssen es nur irgendwie mal auf diese sprichwörtliche Straße bringen, die man also immer hat. Und die Kapitänsfrage, ich glaube, Jung wäre ein guter Kandidat, ich glaube, Trapp wäre auch ein guter Kandidat, wobei das halt aus dem Tor heraus ein bisschen schwierig immer ist. Ich denke aber auch mittlerweile, und da hat sich meine Meinung im Vergleich zu vor noch einigen Jahren komplett gedreht, dass auch Russ kein allzu schlechter Kandidat für diese Position wäre. Sehr guter Punkt. Russ ist, glaube ich, jemand, der sich in den letzten Jahren noch am meisten weiterentwickelt hat. Ich glaube, gerade nach seiner Zeit in Wolfsburg, als er wieder zurückgekommen ist, gab es einige positive Entwicklungen. Er geht als Kämpfer voran bei jedem Spiel. Er probiert es. Das gelingt zwar, weiß Gott, nicht immer, aber er hat die richtige Einstellung. Und mit ein bisschen Feinjustierung könnte er wirklich zu einem richtig guten Kapitän, zu einem lautstarken Kapitän werden, der auch Eier in der Hose hat. Wenn jetzt das große Stühlerücken beginnt, wie man hört. Und ich denke, das wäre eine ganz gute Option. Aber ganz wichtig, und das habe ich vergessen, während hier das Spiel nach Jerusalem beginnt. kein Problem. Eins zeigt, dass es mit der Eintracht doch nicht so schlecht steht, wie man immer denkt. Denn Schuster, Di Matteo sind alles große Namen. Und das sind Namen, die auch das Selbstverständnis der Eintracht wieder auf den richtigen Weg zurückführen. Das will ich nochmal ganz klar sagen. Denn wir machen uns immer klein. Und die Eintracht wird immer klein gemacht von wegen, ja, ich habe hier bei Hoffmann bessere Perspektiven. Schwegler, das hat sich Tim Wiese auch gedacht. Und schau, wie es jetzt läuft. Und das haben sich viele andere auch gedacht. Es ist nicht so gelaufen. Die Eintracht kann eine Perspektive haben, aber nur, wenn jeder an einem Strang zieht. Und dass es Perspektiven gibt in der Bundesliga, dass es Perspektiven gibt für die Frankfurter Eintracht, das zeigt allein die Tatsache, dass Namen wie Schuster und Di Matteo bei der Eintracht gehandelt werden. Ob die wirklich dann bei der Eintracht unterschreiben, ist eine ganz andere Frage. Aber wir brauchen uns auch nicht kleiner machen. Und das sollte das Ziel für die nächste Saison sein. Das sollte das Ziel sein für die Sommerpause, dass wir sagen, wir haben den ersten Schritt gemacht, wir haben den zweiten Schritt gemacht, wir sind jetzt das zweite Jahr wieder in der Bundesliga und jetzt geht's weiter und jetzt wollen wir es genauso machen, wie Hellmann das gesagt hat, immer die Chance haben, auf Platz 7 zu spielen, immer die Chance haben, alle 2 bis 3 Jahre mal wieder international zu spielen und wer weiß, wie es dann weitergeht. Aber diese Sicherheit, die müssen wir uns jetzt erarbeiten, aber wir können erhobenen Hauptes auch einen Haken dran machen, das ist wichtig. Was die Kombination Hoffenheim und Tim Wiese uns aber gebracht hat, sind Fotos von Tim Wiese in seinem erbsensuppenfarbenen Lamborghini beim Tanken. Mal sehen, welche Farbe der Lamborghini von Schwegler in Zukunft hat. Damit machen wir den Sack zu für die Woche. Nächste Woche machen wir eine reguläre Folge. Vielleicht ist auch Alex mal wieder mit dabei. Eure Meinung zu dem Thema Trainer, Abgang von Schwegler, letztes Spiel und wer zukünftiger Kapitän wird, gerne in die Kommentare, gerne auf Facebook, gerne auf Twitter und damit machen wir Schluss für heute, entlassen euch mit ein bisschen Atmo von der Republika und melden uns nächste Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.